Zur Weltanschauung des esoterischen Hitlerismus wird eine Erläuterung in Bezug auf das Gesagte notwendig sein. Der Körper des arischen Menschen ist etwas, das an einem anderen Ort außerhalb von hier existiert hat. Er wurde durch die Rune Mann als leuchtende Form geschaffen aus dem Licht der schwarzen Sonne versinnbildlicht. Das heißt, der Hyperboreer ist auf die Erde des Demiurg mit seinem Körper durch das Fenster der Venus gekommen. In der verdorbenen und gescheiterten Nachahmung des demiurgischen Universums ist die Schöpfung nicht weitergekommen als bis zum Affen und zum Neandertalmenschen. Als er in diese Schöpfung eindrang, erlebte der Körper des Ariers eine Involution aus Gründen des Einflusses der tödlichen Umwelt und der Vermischung, in die er als Gefangener des Demiurg und seiner höllischen Horden geraten war. Der Vira hatte seinen göttlichen Ursprung vergessen. Deswegen wurde die Ankunft des Avatars und der neuen hyperboreischen Verstärkung unentbehrlich, um den Gefangenen zu befreien und es ihm zu ermöglichen, in dem großen Krieg weiterzumachen. Im Verlauf dieser Seiten und in das goldene Band haben wir die tantrischen Begriffe Divya und Vira gebraucht, wobei ersterer das göttliche Wesen, in diesem Fall Hyperborea, bedeutet, den Siddha oder Siddhi, regiert vom Guna Sattva. Divya kommt von Deva, Gott in Sanskrit. Der Vira ist der tantrische Held, regiert von dem Guna Raya der Männlichkeit. Er ist bereits ein Divya, vermischt mit dem Pasu oder Paku, dem Sudra der dritten Kategorie, dem Tiermenschen, regiert vom dritten Guna, Tamas, dem materiellsten. Gemäß dem esoterischen Hitlerismus macht der Demiurg Jehova in seiner Schöpfung nur Gebrauch von Guna Tamas. Die Guna sind die bildenden Elemente des Universums laut der Philosophie Samkhya in Indien. Für die Tantras sind es die Sattvas. Die Viras sind die Riesen der klassischen Zeiten, vermischte Produkte, die in die Rassensünde gestürzt waren, die aber in das Universum der Divyas zurückkehren können, woher sie stammen, sich der Alchemie der Verwandlung bedienend. Durch ihr Eindringen in die tiefsten Ebenen des Demiurg haben sie einen nicht erträumten Sieg möglich gemacht, die Erlösung der vom Demiurg verdorbenen Welt, einige Pasu mit sich zerrend, die sie dem Demiurg entrissen haben, als sie ihnen einen Beginn von Seele und Göttlichkeit durch die Wissenschaft der Verwandlungen und der vergöttlichten Macht des Vril eingeflößt hatten. Nur der Jude, das Elementarwesen, ist uneinsetzbar, weil er ein Golem von Jehova ist. Aber es gibt einige, die es erreichten, den dunklen Pakt zu durchbrechen, ihr ganzes Gegenblut über das Grab ihrer Vorfahren vergießend, wie in dem Roman Der Golem von Gustav Meyrink. Sie konnten an einem Funken des hyperboreischen Wesens teilhaben, auch aufgrund einer größeren Vermischung arischen Blutes. Der Vira, der in die Welt der nicht vermischten Divyas zurückkehrt, ist mehr als sie, weil er in seinem Kampf, seinem Drama, alles aufs Spiel gesetzt hat, sogar seine Unsterblichkeit. Und er ist sich bewusst geworden. Er hat sich personifiziert, individualisiert, der Seele ein Gesicht gebend, ein doppeltes Gesicht, wie das des doppelten Morgensterns, das Gesicht der Armada. So verfügt der Vira über eine männliche, heldische Kraft, die in der Gegenströmung wirkt. Es ist die Kraft, die der Sadhaka oder tantrischen Eingeweihten besitzt. Gleichbedeutend mit dem Helden kämpft er darum, den Prozess der Entropie, der Involution wieder umzukehren, die das Ergebnis seines Eintritts in das Universum des Demiurg Jehova war. Und er tritt aus dem Kreis der ewigen Wiederkehr für immer. Er kehrt nur freiwillig als Avatar, als Tulku zurück. Sein Kampf in Gegenströmung heißt Uda Varetas und ist im Swastika Levogira des esoterischen Hitlerismus versinnbildlicht. Der Führer sprach von der Schaffung von Adelsgeschlechtern. Beim jetzigen Stand der Involution des Vira innerhalb des Kali-Yuga, der sich in Gefangenschaft befindet und die direkte, schöpferische, leuchtende, formende Macht des Vril verlor, hat er von dem fortpflanzenden Mechanismus des Pasu, das vom Demiurg eingesetzt wurde, Gebrauch machen können, sich des Geschlechtes als Mittel zur Zeugung des physischen Körpers bedienend. So als ob der Gefangene gezwungen worden sei, sich der einzigen in diesem konzentrierenden Universum zur Verfügung stehenden Mitteln und Gewohnheiten zu bedienen. Die Vervielfältigung wurde in diesen Etappen des großen Krieges innerhalb des Kali-Yuga unentbehrlich, damit das Material für die Ablösung fortbesteht, das die Weiterführung des Kampfes gegen den Demiurg möglich macht. Somit würde die Durchführbarkeit der Wiederauferstehung für einige offen bleiben. Weil es innerhalb eines hyperboreischen Geschlechtes aus einem Familienhause mit einem, der kommen wird und die Melodie bis zur Vollendung spielt, der den Sohn des Menschen zur Welt bringt, der sein Eidolon, seinen Astralkörper baut und mit ihm austritt, genügen wird, damit das ganze Geschlecht an der Wiederauferstehung und der Wiederkehr nach Hyperborea teilhat. Dem es vorbestimmt ist, mit dem inneren Sohn des mystischen Todes schwanger zu sein, darf an der Fortpflanzung der fleischlichen Kinder durch das Geschlecht nicht teilhaben. Wenn jemand hierin eine gewisse Ähnlichkeit mit den Doktrinen der Katara sieht, so ist dies nur eine scheinbare. Genauso wie von ihren Feinden verbreitet worden ist, würde der Glaube der Katara die Verkörperung auf Erden des Demiurg Jehova als seinen Niedergang, einen Fluch, eine auf die reinen Geister ausgeübte Gewalt durch das Geschlecht, das sie zu dieser Verkörperung zwingt, berücksichtigen. Sie sehen nur das Böse, weshalb sie gegen jede Fortpflanzung sind und sogar den Selbstmord in der Härte billigen als ein Mittel, um aus den Klauen des Demiurg fliehen zu können. Jedoch, für den Held des esoterischen Hitlerismus, für den Vierer, für den Krieger Wotans, ist das Eindringen hier, um zu kämpfen, eine Verpflichtung auf Ehre und Treue, der Sinnspruch der SS. Nur so wird er gegen die teuflische Schöpfung des Herrn der Finsternisse kämpfen können, wenn er es erreicht, sie zu verwandeln. Auch das Geschlecht wird ihm als Mittel gedient haben, den Demiurg einige Pasu zu entreißen, sie in Viras verwandelnd, mittels dieses tantrischen Opfers sozusagen. Das ist der große Krieg. Wenn er siegt, wird er unsterblich wieder auferstehen als absoluter Mensch, mit einem individualisierten Gesicht. Und das erreicht man nur in einem glorreichen Kampf vom fünften Himmel an abwärts als Krieger des Ordens von Wotan und des Führers. Etwas, das man wieder andeuten sollte, ohne es völlig preiszugeben, ist, dass die Zeugung des fleischlichen Sohnes durch die demiurgische Formel des Geschlechts schon nicht mehr erforderlich sei. Die Viras des esoterischen Hitlerismus haben die Erschaffung und die Unsterblichkeit der Körper wiederentdeckt, sich anderer Verfahren bedienend, den Vril zurückgewinnend, so dass hier bereits auch unsterbliche Heere von Divyas mit runischen Körpern aus rotem Vraya, hart wie Diamant, aus grünrotem Feuer existieren. Sie sind unzerstörbar, unverwundbar, gefeit gegen atomare Waffen und dem Laserstrahl. Sie sind schon außerhalb und innerhalb der Erde in ihren Vimanas ankommend und abreisend, so dass ihnen die große Zerstörung, die sich am Schlusse des Zyklus nähert, nichts anhaben kann. Dies habe ich im Nachwort meines Buches »Das goldene Band« bereits gesagt. Es ist das wilde Heer des Führers, mit dem er im genauen Zeitpunkt zurückkehren wird, um die Viras, seine Kameraden, zu befreien. Die Verzweiflung des Demiurg Jehova, der dies auch weiß, spiegelt sich in seinem Nachahmungsversuch wider. Nichts können der Demiurg und seine psychische Spaltung der Jude mehr machen. Nur schlecht nachahmen. So erzeugt er Labormonster, künstliche Befruchtungen, Versuche von Biomenschen. Das heißt, die technologische Wissenschaft, die plumpe Mechanik des Kali-Yuga.